Voll von dem Milieu, sag ich zu meinen Jungs Adieu. Frauen, Kinder ließ ich stehen. Ciao, Papa, Mama, Wiedersehen. Die letzten Dinge eingekauft. Roter Wein und grüner Rauch. Die Seele springt, die Lunge schnauft. Schwarzer Kaffee für Kreislauf. Ein letzter Blick auf Spiegelbild. Weil ich mir meine Meinung bin. Meinung geil, weil Schönheit sieht. Und von ferne ich dies Lied. Yeah. In der Sommerzeit am Bodensee sag ich der ganzen Welt Ade. Komm, Schauer kommen, aber scheiß drauf. Regenbogen heißt mein Lebenslauf. In der Sommerzeit am Bodensee sag ich der ganzen Welt Ade. Genieße Zeit und Raum. Ich fühle mich wie in einem Traum. Warum nicht einfach mal frei sein? Warum nicht einfach dabei sein? New York, Six Films. Zerbräumung und Sonnen Weihnachten. Davon träumt die Welt. Hündchen ruft aus dem Wald. Ruft aus dem Wald. In der Sommerzeit am Bodensee sag ich der ganzen Welt Ade. Komm, Schauer kommen, aber scheiß drauf. Regenbogen heißt mein Lebenslauf. In der Sommerzeit am Bodensee sag ich der ganzen Welt Ade. Macht sich Mensch gerne breit.